Telekom Doppelfernsprecher Reuterplatz, Ecke Weserstraße an Radio Aporé. Zu meinen derzeitigen Beschädigungen gehören unter anderem, dass die Kabinenfenster, insbesondere die unteren, alle beschädigt sind. Ansonsten, bis auf einige Pfützen, etwas Laub und zwei ausgefallene Marlboro-Packungen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.